Hörübung zu Kapitel 5, Abschnitt C. Thema: Telefongespräche, Informationen erfragen. Verlag Land und Leute, Helmut Koch, guten Tag. Ja, guten Tag, Maria Weber hier, Hochschule Jütrecht. Ich habe mal eine Frage. Ich möchte gern mit meinen Studenten eine Woche nach Leipzig fahren und ich habe im Internet gesehen, dass Sie 3 Bücher über Leipzig in Ihrem Verlagsprogramm haben. Das stimmt. Sollen die Bücher für die Studenten sein oder für Sie? Für die Studenten. Zur Vorbereitung auf die Reise. Ich würde gern mit Ihnen ein Buch über Leipzig lesen. Wir haben Leipzig als Musikstadt, das historische Leipzig und Leipzig und die Wende. Welches Fach belegen denn die Studenten? Es sind Pädagogikstudenten. Deutschlehrer. Also angehende Deutschlehrer, um genau zu sein. Dann würde ich Ihnen in jedem Fall das Buch Leipzig und die Wende empfehlen. Und das historische Leipzig käme vielleicht auch noch in Betracht. Ja, aber das historische Leipzig ist so teuer. Das kostet doch 28 Euro, oder? Ja, aber es ist auch ein wunderbares Buch mit vielen Fotografien und ganz einzigartigen Dokumenten aus der Geschichte. Das Buch ist in Leinen gebunden und hat über 400 Seiten. Das ist sein Geld wert, das können Sie mir glauben. Leipzig und die Wende kostet nur die Hälfte. Ja, aber das ist ein Taschenbuch. Es ist auch sehr informativ, mit Fotos und vielen landeskundlichen und politischen Informationen, auch was die Zeit vor der Wende angeht. Also die letzten Jahre der DDR werden ganz ausführlich beschrieben. Bekommen wir eine Ermäßigung, wenn wir 40 Bücher bestellen? Oder haben Sie sowieso für Studenten eine Art Studentenrabatt? Nein, einen Studentenrabatt haben wir nicht. Wir gewähren aber in Ausnahmefällen eine Ermäßigung von 5%. In Ihrem Fall würden wir das machen. Kommen da noch Versandkosten dazu? Ja, die stellen wir Ihnen in Rechnung. Sie müssen pro Buch mit circa 1 Euro rechnen. Wie lange dauert das, bis wir die Bücher haben? Sobald wir die Bestellung erhalten, gehen die Bücher entweder noch am selben Tag oder einen Tag später raus. Gut. Danke erstmal für die Information. Ich kann doch auch per E-Mail bestellen. Selbstverständlich. Ach, eine Frage habe ich noch. Wie geht das mit der Bezahlung? Das ist in letzter Zeit sehr einfach geworden. Auf unserer Rechnung finden Sie die IBAN und die BIC-Nummer der Bank. Sie können auch von den Niederlanden aus den Betrag ganz unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten überweisen. Herzlichen Dank nochmals für die Informationen. Auf Wiederhören. Ja, bitte sehr. Auf Wiederhören.